Eine Wahrheit, die wir sehen könnten, hätten wir nur einen Glauben! Glauben! Platz 5. Ich muss vorausschicken, dass die Chronologie heute dem Gedanken leider geopfert werden muss. Sonst würde nämlich gar nichts zusammengehen. Also nicht ordentlich so. Platz 5. Platz 4. 3, 2, 1. Nein, sondern wir haken ab zunächst. Platz 3. Picknick mit Bären von Ken Korpis. Alter Schriftsteller macht sich mit altem Kumpel auf Alterswanderung über den Appalachen Trail durch The Big Wilderness. Ich habe einfach das Gefühl, dass es wichtig ist. Ich will die Natur erkunden. Ich will zurück zu meinen Wurzeln. Robert Redford und Nick Nolte taumeln durch ironische Gags über Alter, Lebenssinn und das Bestehen auf dem Eigensinn. Und nun zum Rest. Ausgangspunkt. Besser Anstoß dieser alles andere als systematischen Betrachtung ist ein Nebensatz, den Christian Petzold in einem Gespräch mit Ralf Schenk im Filmdienst über Film und 25 Jahre Wiedervereinigung gesagt hat. Inwiefern untersuchen Filme, fragte Petzold, was mit ihrem Land passiert? Und wenn man einmal schaut auf die 4 deutschen Filme in den Arthouse-Charts der Woche, Platz 5. Platz 4, Platz 2, Platz 1. Ergibt sich ein vielleicht willkürlicher, aber spannender Blick auf die deutschen Lande und die filmische Verarbeitung. Wolfgang Beckers Mediensatire Ich und Kaminski erzählt von einem skrupellosen Journalisten, Daniel Brühl, der alles geben und jeden opfern würde für die Story. So ein Knüller fällt dem TV-Journalisten alias Fabian Busch Platz 1 in diesem Film Erst wieder da von David Vnent vor die Füße. Der Clou? Hitler erwacht etwa da, wo er 1945 sich den Schuss gab und wird auf die deutsche Realität losgelassen, in der sich auch 50 Jahre danach die Demokratie noch nicht wirklich verwurzelt hat. Der TV-Journalist, sein Produzent und die zuständige Programmdame vom Privatkanal werfen die mediale Verwertungsmaschine an. Mediensatire, Klamotte und mediale Selbstentblößung derjenigen, die sozusagen in echt, sprich dokumentarisch, auf diesen Herrn Hitler in diesem Film treffen. Bild eines immer noch verführbaren Landes? Ist der Schoß fruchtbar noch, aus dem es kroch? Oder ist die Demokratie, die Akzeptanz des anderen, des Fremden, des Migranten inzwischen hier tief verwurzelt? Beide Versionen über dieses Land können wir jeden Tag erleben. Schauen wir also. Ich warnte ja, dass wir es heute mit der Chronologie nicht so haben. Schauen wir also auf Filme, die untersuchen, was mit ihrem Land passiert. Platz 4. Familienfest von Lars Kraume. Im Mittelpunkt das Monster von einem Vater, gefeierter Pianist, der seine Söhne und seine Ex- und aktuelle Ehefrau zum Familienfest einlädt. Dieser psychopathische Patriarch, ein ehemaliger 68er, der gegen seinen Nazivater rebellierte, verlängert die autoritären Gewaltstrukturen eben dieses bekämpften Vaters. Sascha Westphal hat diese Figur von Lars Kraume in seiner Kritik Wiedergänger genannt, so wie der Hitler in Er ist wieder da im Cultural Clash mit dem heutigen Deutschland ebenfalls ein Wiedergänger ist, so wie das den düsteren Pol unserer Realität zeigt und benennt. Lars Kraume mit seinem zweiten Film in den heutigen Charts auf dem 2. Platz erzählt von dem anderen Pol. Platz 2, der Staat gegen Fritz Bauer. Der Film über den deutschen Juden, Remigranten und Staatsanwalt, der die Frankfurter Auschwitz-Prozesse initiierte. Fritz Bauer übermittelte dem israelischen Geheimdienst die Adresse von Eichmanns Versteck in Argentinien. Erst die Geschichte, die erinnert wird, radikal wie mit allem Schmerz, kann vergehen. Das war die Philosophie von Fritz Bauer. Ein filmischer Blick, der ernsthaft untersucht, was mit unserem Land passiert, kommt um diese Erkenntnis nicht herum. Das ist eben der andere Pol, der Kontrapunkt zur Dummheit. Er nährt die Hoffnung, dass die über Generationen übertragene deutsche Gewaltgeschichte überwunden werden kann. Und dazu gehört auch die Erinnerung an Menschen wie Fritz Bauer und seine, ich weiß, very old-fashioned, dieses Wort, seine Aufklärungsarbeit.